Der Bürgermeister des pommerschen Altholm, der klug taktierende, gewitzte Elefant Gareis, er hat sein Waterloo erlebt. Vor Gericht ist er in Hochnot peinlicher Befragung als Lügner entlarvt worden. Der Fallstrick? Ein Geheimbefehl, vor Monaten in seinem Büro abgegeben, dann verschwunden und unauffindbar. Alle Versuche, sich durchzuschlängeln, sind vergebens gewesen. Er hat gestehen müssen, dass er den Geheimbefehl nicht gelesen hat, nicht lesen konnte, weil er einfach weg war. Die Feinde von Gareis frohlocken. Der Ausgang des Prozesses, es geht auf das Ende zu, interessiert ihn nur noch am Rande. Er ahnt den Richterspruch und er wird Recht behalten. Das Hohe Gericht! Bitte erheben Sie sich! Danke. Nehmen Sie Platz. Wir fahren in der Verhandlung fort. Der Zeuge Kriminalkommissar Tunk ist aufzurufen. Der Zeuge Tunk! Sie heißen Josef Tunk? Jawohl. Sind 43 Jahre alt? Jawohl. Sind Kriminalkommissar bei der politischen Abteilung in Stolpe? Jawohl. Mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Der Kommissar ist der 123. Zeuge. Im Gerichtssaal einer dazu rasch umgemodelten Turnhalle viele Bauern. Finstere Gesichter. Der kleine, dickliche Kommissar erregt ihren Zorn, ihre Wut. Aber mittlerweile haben sie begriffen, dass lautes Luftmachen sich nur gegen sie kehrt. Assessor Stein hat den Redakteur Stuff im Blick, den neuen, starken Mann der Zeitung Bauernschaft. Er sitzt am Pressetisch, die Hände über dem vorgewölbten Bauch gefaltet und scheint zu schlafen. Hellwach ist er nur, wenn Zeugen von brutalen Attacken der Polizei reden. Aber der, der jetzt redet, kriegt von ihm nur einen höhnischen Satz in der morgigen Ausgabe. Bemerkte ich in dem Lokal, dass die anwesenden Bauern sehr erregt waren. Es herrschte eine zunehmend bedrohliche Stimmung. Der Saal war zum Erdrücken voll. Ich sah dann den Angeklagten Henning, der zusammen mit dem Angeklagten Pattberg an dieser verbotenen und überdies dann die Spitze eine geschärfte Sense befestigt war, gefährlichen Fahne herumbasteln. Ich dachte gleich, dass ich es mit dem Henning noch zu tun bekommen würde. Augenblick! Ich möchte eine Frage an den Zeugen richten. Bitte, Herr Justizrat. Woran sahen Sie, Herr Zeuge, dass Sie es mit dem Mann noch zu tun bekommen würden? Ist die Frage zugelassen? Ist zugelassen, Herr Zeuge. Ich sah es daran, weil mir das meine kriminalistische Erfahrung sagte. Das ist keine Erklärung. Ich bitte, mir präzis zu antworten, woran Sie das sahen. Ein alter Kriminalbeamter bildet sozusagen einen sechsten Sinn aus. Wenn er einen Menschen auf der Straße sieht, sagt ihm dieser Sinn, das ist ein Verbrecher. So war es auch mit dem Angeklagten Henning. Herr Vorsitzender, ich bitte, mich gegen die Unverschämtheit des Zeugen in Schutz zu nehmen. Der Zeuge hat mich einen Verbrecher genannt. Ich stelle fest, dass das nicht der Fall ist. Der Zeuge hat von einem konstruierten Fall gesprochen. Ich bitte den Angeklagten, darauf zu verweisen, dass er wegen Ausdrücken wie Unverschämtheit in Strafe genommen werden kann.